Die Gewichtheberinnen und Heber der DEV Jeka erzielen bei den Gewichtheber-Asienmeisterschaften der Junioren und der Jugendlichen 2017 in Kathmandu, Nepal weitere Erfolge. Bei den Turnieren der Junioren und der Jugendlichen belegte die Gewichtheberin Song Guk-hyang in der Gewichtsklasse 63 Kilogramm jeweils den ersten Platz im Reißen und in der Gesamtwertung und den zweiten im Stoßen. So errang sie allein 4 Gold und 2 Silber. Und bei der Gewichtheber-Asienmeisterschaft der Junioren triumphierte der Gewichtheber Park Jong-ju im Reißen, Stoßen und der Gesamtwertung in der Gewichtsklasse 69 Kilogramm und erkämpfte 3 Gold.